WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist für mich immer nach der langen Sommerpause so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das schöne Studio hier, die netten Kollegen und ihr seid da. Das freut mich natürlich ganz besonders. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch der Twitter-Gemeinde. Herzlich willkommen den Facebook-Freunden. Ich freue mich richtig, dass wir wieder da sind und dass wir jetzt gemeinsam wieder so richtig schön die Nächte um die Ohren schlagen können. Immer 1 Uhr nachts hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Mein Sommer war so ein bisschen gemischt zwischen Urlaub und Arbeit. Ich war dieses Jahr in Lappland. Das ist nun nicht so die große Neuigkeit. Aber ich war mit einem Filmteam in Lappland. Ich habe euch ja erzählt, dass es einen Film über diese Sendung gibt. Und ein Teil dieses Films wird sein, dass mich die Kollegen in Lappland begleitet haben. Wir waren sehr, sehr weit oben, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Und es war traumhaft. Das Wetter hier war nicht besonders schön. Und in Lappland hatten wir fast immer 28 Grad Wärme. Das ist sehr spektakulär. In einer Gegend, wo es in ein, zwei Monaten 28 Grad Kälte sein wird. Also, aber es waren große Eindrücke und interessante Eindrücke, aber hier ist es dann doch immer noch am schönsten mit euch. Und wie gesagt, ich freue mich, dass wir hier sind. Freie Themennacht. Wir machen diese Woche, die ganze Woche mit freien Themen. Ihr könnt also gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt, streiten wollt, plaudern wollt. Was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei wie immer für euch. Oder mailt uns bitte domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, jetzt aber genug der Vorrede. Und es geht los mit der ersten Anruferin nach der Sommerpause. Sie ist 54 Jahre alt und sie heißt Christine. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Sehr schön. Über was reden wir beide, Christine? Ja, ich habe vor ein paar Wochen bei Christuell meine neue Liebe kennengelernt. Sag bloß, wie geht das denn? Ja, wie geht das denn? Kennst du Christuell? Natürlich, ja. Ja. Aber wie lernt man da eine Liebe kennen und wie funktioniert das? Naja, wir haben halt gespielt, also so ein Zufallspartner, ne? Ja. Und dann hat er gewonnen, ja. Hat mir 25 Punkte abgeluchst, hey, hey, hey. Hat sich dann anständig bedankt, wie sich das gehört, ja. Mit schönen Grüßen vom Wörthersee und ich dachte, er lebt da, hab ihm dann gratuliert zu seinem schönen Wohnort. Nein, er ist dann nur in Urlaub, er wohnt in Dortmund. Und sag bloß, du wohnst jetzt auch in der Nähe? Ich wohne 130 Kilometer entfernt. Naja gut, das ist nicht so weit. Ganz so weit, aber also es geht zu überbrücken, ne? Dann haben wir also erstmal da uns in dem Chat unterhalten und anschließend, da hat man ja nicht so viele Zeichen zum Schreiben, haben wir uns WhatsApp-Adressen ausgetauscht, haben bei WhatsApp weitergeschrieben und das mal ein ganzes Wochenende von morgens bis abends. Ja, und dann mal irgendwann Fotos geschickt auch von uns, unserem Leben und ja. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, auch mal persönlich zu treffen. Ja, meine größte Angst war dann, er hat einen Hund. Ja, warum Angst? Ja, ich habe Riesenangst vor Hunden. Ach so, direkt Angst vor dem, was hat er denn für einen Hund? Für eine, ach ja, so einen kleinen, ja, so 40 Zentimeter hoch. Weißt du, meine Angst wäre nicht gewesen vor dem Hund, sondern wie sieht der Kerl in Wirklichkeit aus? Fotos kann der dir ja ganz tolle schicken. Ja, ja, auch. Auch das. Wie war es denn dann? Dann habt ihr euch getroffen mit Mann und Hund? Ja, dann war noch, er ist 1,97, ich bin 1,62. Naja, gut. Er ist 3 Jahre älter als ich, aber naja, war eigentlich lieber auf den ersten Blick dann, ne? Seid ihr beiden denn, das muss ich ja dann mal erstmal fragen, seid ihr beiden auch Single? Ja, ich bin verwitwet seit 11 Jahren. Ah. Und er ist seit anderthalb Jahren von seiner Frau getrennt. Dann passt es ja so perfekt, wunderbar. Ja, passt perfekt. Ja. Dann habt ihr euch wo getroffen? Bei dir, bei ihm oder in der Mitte irgendwo? Bei mir. Und da war dir nicht mulmig, da war schon so viel Vertrauen gewachsen, dass du ihn... Ja, da waren auch meine Kinder da und... Ach so. Also man hatte direkt so ein familiäres Gefühl einfach. Aber der allererste Moment, ja. So geht es ja immer, wenn man jemanden sieht, die Tür geht auf ja. Und der steht vor dir, man braucht gar nicht reden. Die ersten Sekunden entscheiden ja manchmal schon über wirkliche Sympathie oder... Ja. Wie war's? Ja, war Liebe auf den ersten Blick, ne? Würdest du das so heftig ausdrücken sogar, Liebe auf den ersten Blick? Ja, na gut, ihr habt euch ja schon ein bisschen gekannt vorher und konntet euch einschätzen. Aber der Bursche gefällt dir auch. Ja, und ich ihm auch. Ja, ihr Tochter Tauben. Und nu, wie geht es weiter? Ja, wir verbringen jetzt jedes Wochenende miteinander. Gestern Mittag ist er nach Hause gefahren, rief dann an, er hat aus Versehen von meinem Sohn das Portemonnaie eingesteckt. Oh. Dann bin ich noch nach Dortmund gefahren. Hatte der Sohn das schon bemerkt? Nee, noch nicht. Nee, sonst hätte der ja denken können, dass er das nicht aus Versehen eingesteckt hat, sondern... Nee, das nicht. Nein, so einer ist er nicht. Im Gegenteil. Ist so ein lieber Mensch. Du sagst gerade, dass du Witwe bist, schon viele ja. Jahre. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? 24 Jahre. 24 Jahre. Ich habe mit 19 geheiratet und 24 Jahre waren wir verheiratet. War dein Mann in deinem Alter? Mein Mann war 8 Jahre älter als ich. Ja. Dann war er wie alt, als er gestorben ist? 51. Ich wollte gerade sagen, alt war er nicht. Nee, er war 51, ich war 43. An was ist er gestorben damals? Er hatte Speiseröhrenkrebs. Oh, eine schlimme Erkrankung. Ja. 4 Jahre war er krank. Das heißt, ihr habt auch gemeinsam eine schwere Zeit durchgemacht? Ja. Hättest du dir vorstellen können damals, dass du dich nochmal so verliebst? Nee, so nicht. Ist das jetzt... Also in den 11 Jahren habe ich einmal eine Beziehung gehabt, derjenige hat auch bei mir gelebt, aber... Ich glaube, ich wollte mir nur beweisen, ich kann noch einen finden. Mhm. Und ja, den zweiten, da war ich letztes Jahr zum ersten Mal allein in Urlaub. Mhm. Bis dahin war mein jüngster Sohn immer mit. Und da habe ich jemand kennengelernt, aber der war nur oberflächlich. Und ach so, das heißt, du hast da schon einige Versuche gemacht. Aktiv. Wie? Nach 3 Jahren zum ersten Mal. Ja. Aber... Also man lernt nur Müll kennen, ne? Ja, egal, ja nicht egal, nur. Egal, wie man es versucht, ob es über Zeitungsannoncen war oder Internet oder Speed-Dating und... Aber du hast schon recht, das ist natürlich extrem schwierig, eine wirkliche Liebe zu finden. Das wissen wir alle. Ja, und also wenn man dann muss nicht so sein, es muss sofort knallen. Ja, und wenn man dann jemanden gefunden hat, muss man das sehr wertschätzen. Das ist etwas ganz Tolles. Ja. Christine, wenn du das vergleichst, die Liebe zu deinem Mann, mit dem du so lange zusammen warst, und die jetzt noch ganz junge Liebe zu diesem Mann, ja. Wie fällt der Vergleich aus? Also die Liebe zu meinem Mann, ich sage immer Leute, die sagen, wir sind verliebt wie am ersten Tag, da kann es nicht weit her sein mit der Liebe, weil die ja erst wächst im Laufe der Jahre, ne? Mhm. Und dieses Gefühl habe ich jetzt auch, ne? Also jeden Tag ein bisschen mehr, ne? Mhm. Würdest du sagen, dass du jetzt mehr verliebt bist als damals in deinen Mann am Anfang? Ach ja, da war ich noch jung. Ja, ne? Kann man schlecht vergleichen. Kann man schlecht vergleichen. Hat man hat ja auch ein Leben gelebt und Kinder bekommen, natürlich. Haus gebaut, ja, ja. Ne? Und jetzt. Aber das ist so ein lieber, ruhiger Typ, ne? Der hat mir also völlig die Angst vor dem Hund genommen, ne? Und genau, wir haben noch gar nicht mit dem Hund gesprochen. Also das frisst mir jetzt aus der Hand. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Und beim ersten Treffen, muss ich auch noch sagen, habe ich erzählt, dass ich mit meiner Enkeltochter Ende des Monats in Urlaub fliege, eine Woche nach Mallorca und davor auch eine Woche Urlaub habe. Mhm. Und dann erzählte ich so, ich kann nicht schwimmen. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat mir in der Nähe von Frankfurt eine Woche Hotel gebucht mit Schwimmkurs. Ach, guck mal, das ist doch rührend. Und er bringt mich hin und holt mich wieder ab. Er hat leider keinen Urlaub, aber... Das ist ja lustig. Dann lerne ich schwimmen, dann habe ich die Angst vor Hunden verloren. Was will man mehr? Dann lernst du in deinem reifen Alter noch schwimmen, das ist super. Ja, das wollen wir hoffen, dass ich das lernen. Ach klar, das wirst du schon lernen. Hattet ihr schon Sex miteinander? Ja. Und wie war das? Ja, gut. Gut. Ja, ist ja, das ist ja auch eben schwierig, jemanden zu finden, wo das auch dann noch funktioniert, ja, und richtig, ja, ja, harmonisch läuft. Und ja, natürlich, ja. Das ist alles nicht so einfach. Nee. Mensch, aber ich beglückwünsche dich zu deinem Glück. Ja, danke schön. Wie gesagt, wir wissen alle, wie schwierig das ist, das Glück zu finden. Ja. Und hege und pflege es und ja, sei froh, dass du das ihn. Ja. So, nun seid ihr aber, du hast gesagt, 130 Kilometer auseinander. Ja. Wie ist das jetzt zukunftsmäßig geplant? Wie soll das funktionieren? Naja, das kann man so noch nicht sagen. Ne? Er ist selbstständiger Taxiunternehmer, ne? Und ich bin Arzthelferin hier in der Praxis. Ach, weißt du, Christine. Also wenn man, ich denke mal, das wird sich finden und ja, wir werden natürlich irgendwann zusammenleben. Da gehe ich mal von aus und er auch. Ja. Und also ich hatte auch schon mal eine lange Zeit eine Fernbeziehung und wenn man das will, klappt das auch. Ja, natürlich. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn man nicht immer zu aufeinander hängt, sondern sich aufeinander freuen kann. Ja. Und das ist dann immer was Besonderes, wenn man sich dann am Wochenende sieht oder wenn man mal abends hinfährt und 130 Kilometer ist gar nicht so weit weg. Nein, ich bin auch hab dann gestern da übernachtet, bin dann um 4:30 sind wir aufgestanden, hat er frische Brötchen geholt. Hat mir die Heizung angemacht, ach, im Bad, den Tisch gedeckt. Der weiß, wie man Frauen verwöhnt, ne? Ja, und dann bin ich um 5:30 losgefahren, war um 7:30 hier und um 8 musste ich in der Praxis sein. Also. Da warst du wahrscheinlich gestern die netteste und freundlichste Arzthelferin überhaupt. Ja. Ne? Weil du so guter Stimmung bist. Ja. Und die Kinder sind auch einverstanden, alles gut. Ja, ja, ja, doch. Christine, ich gratuliere nochmal sehr herzlich. Ja, auf dass das Glück ganz lange hält und genießt es und du grüßt deinen Liebsten herzlich von mir. Ja, mache ich. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, solltet ihr durch Zufall jetzt beim Rumzappen, im Fernsehen zumindest, oder auch im Radio beim Rumzappen, hier hängen geblieben sein, wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei, jetzt gibt es wieder jede Nacht 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen Domian und wir talken, was das Zeug hält, über alles Mögliche und alles Unmögliche. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu 0800 220 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Dirk. Dirk ist 49. Guten Morgen, Dirk. Morgen, Jürgen. Ja, hallo Dirk. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, und zwar ging es sich vor der Sommerpause, hattest du eine Sendung, die ging über Feuer. Ja. Und da hatte ich mich gemeldet und kam dann halt nicht mehr dran. Und jetzt wurde ich nochmal angerufen, ah, um da noch was zu sagen. Sehr gut, ja. Zum und Thema Feuer. Es ging darum, ungefähr 10 Jahre her, da fuhr ich in Koblenz oder auf der A61 Richtung Koblenz. Es hat so geregnet und da ist eine Frau, die hat mich im Affenzahn überholt, von der Autobahn abgekommen und in die Böschung geflogen und ist praktisch hat sofort angefangen zu brennen. Und ich habe dann versucht zu helfen, ging aber nicht mehr. Und ich hatte mir, ja, zwischendurch, jedes Mal, wenn es regnet oder wenn solche Situationen sind mit Feuer, mache ich mir Vorwürfe, dass ich nicht genug, sag mal, geholfen habe. Was hättest du denn tun können? Nichts mehr. Ich hatte 2 Feuerlöcher, einen, den hatte ich vor mich gehalten, versucht dann das Auto ranzukommen. Aber das war innerhalb von Sekunden, hat das so heiß gebrannt, dass ich nicht mehr rankam. Also bei dem Unfall ist eine Frau und ich hätte mal 2-jähriges Kind ums Leben bekommen. Das heißt, du hast eigentlich getan, was du tun konntest, hast aber nach wie vor das Gefühl, irgendwie hätte ich doch noch mehr tun müssen. Obwohl, also, es war nichts möglich. Feuerwehr und Polizei sagten auch, ich hätte schon richtig gehandelt, aber das wäre gar nicht möglich gewesen mit meiner Ausrüstung, die ich hatte. Also. Nun ist das ja schlimm, wenn vor den eigenen Augen so etwas passiert. Hast du die Menschen in diesem Auto gesehen, wie die verbrannt sind? Ja, und das war noch nicht mal das Schlimmste. Ich sag mal, das Quieken von der Frau, wie die verbrannt ist, das war das Schlimmste. Ich habe nicht verstanden, das Schreien. Das Schreien von der Frau, das war das Schlimmste. Das heißt, die Frau war bei Bewusstsein und hat das gespürt, dass sie verbrennt. Ja. Und niemand konnte ran, weil sie... Das war so heiß. Stellte sich nachher auch raus, also es war ein Selbstmordversuch. Mhm. Es war überall Benzin in dem Auto drin, also das war schon geplant. Ach du je. Und aber, ein Kind war in dem Auto? Ja, richtig hinten in der Schale drin. Ich schätze es mal 1,5-2 Jahre. Wie schrecklich, wie schrecklich. Ja, die ist von der Autobahn abgekommen und die Böschung runter. Ich weiß nicht, ob du die 61 bei Koblenz kennst. Ich werde bestimmt da schon gefahren sein, aber ich habe jetzt nicht so genau vor Augen. Da kommt auf einmal ziemlich langgezogene Kurve. Mhm. Und ich bin mit dem LKW unterwegs gewesen. Ich darf, ich sag mal, maximal 90 fahren, 89 fahren, da passiert nichts. Und die schoss in einem Affenzahn an mir vorbei. Da war eine Beschränkung von bei Regen auf 60. Mhm. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Ne? Also man konnte das schon kommen sehen, dass da was passiert. Aber was für eine merkwürdige Art, sich das, oder was für eine furchtbare Art, sich das Leben zu nehmen. Die hat das Auto von innen, glaubt ihr, oder glaubst du, schon mit Benzin... es waren auch noch Kanister drin, die offen waren. Und dann ist sie bewusst dann so schnell gefahren und hat diesen Unfall quasi provoziert. Provoziert, ja. In der Hoffnung, dass sofort dann die Flammen auch ausschlagen. Gehe ich mal von aus. Muss ja so gewesen sein. Ja, aber die hätten doch vielleicht auch gar nicht ausschlagen müssen durch den Unfall. Wer weiß, was sie in dem Auto noch drin hatte. Genau, ja. Wie ging das denn weiter? Du standst davor, du konntest nicht ran. Ich habe also versucht ranzukommen. Ich habe einen Feuerlöcher vor mich gehalten, bin ran. Den zweiten Feuerlöcher direkt, wie ich sag mal so, 2 Meter vor dem Auto war, auch nochmal angemacht. Aber ich kam nicht weiter, es war so heiß. Mhm. So, und ein paar Minuten später war schon die Feuerwehr da, also das ging ruckzuck 10 Minuten höchstens in der ganzen Geschichte. Aber die hattest du nicht alarmiert? Sondern nein, die hatten andere Leute alarmiert. Mhm. Und dann? Ich stand einfach nur noch von dem Auto, ich kam gar nicht mehr weg, ich bin Schritte zurückgegangen, damit es nicht mehr so heiß war, aber ich konnte nur noch auf die verbrennende Frau gucken. Man konnte sich da nicht mehr wegdrehen, gar nichts mehr, man hat einfach nur noch drauf geguckt, und diese Szene gesehen und die Schreie gesehen. Das ist also Wahnsinn. Ich meine, du wirst das wahrscheinlich gar nicht mehr genau wissen, weil du unter Schock auch gestanden hast. Hat die Frau lange noch geschrien? Ja. Was will man da sagen? Man kann da keine Zeit sagen. Nein. Aber bestimmt so eine Minute, 30 Sekunden, eine Minute wird es auf jeden Fall gewesen. Was? Die hat also auf jeden Fall gemerkt. Und als die Feuerwehr denn da war und den Brand endlich gelöscht hat, standst du dann immer noch da? Ich stand immer noch da, ja. Und bis dass mich die Polizei dann weggenommen hatte, die fragten erstmal, was ich gemacht habe. Mhm. Ich sage ausnahmsweise mal nichts. Und dann habe ich denen erklärt, dass ich versucht habe zu löschen. Da sind die 2 Feuerlöcher, habe ich denen gezeigt. Erstmal hieß es, denn ich hätte den Unfall verursacht. Ach so. Ist ja typisch LKW-Fahrer, die sind ja immer schuld. Und dann sagten andere Zeugen, nee, die Frau ist vorbeigefahren, ist so 200-300 Meter weiter dann von der Autobahn abgekommen und der junge Mann hat versucht zu helfen. Hast du die dann zu Tode gekommene Frau auch noch immer sehen können in dem Auto? Ja. Das ist ein Anblick, den du nie in deinem Leben vergessen wirst. Nee, werde ich auch nicht vergessen. Auch genauso gut, dass ich wusste, da ist ein Kind drin und ich kam nicht ran. Woher wusstest du das? Ich habe selber 3 Kinder. Ich habe es gesehen. Hast du das Kind auch, ich traue mich gar nicht zu fragen, hast du das auch gesehen, wie das Kind verbrannt ist? Ja. Alle beide. Und ich habe selber 3 Kinder. Zu dem Zeitpunkt war der Jüngste von mir 11 Jahre alt. Und für mich gibt es nichts, was über meine Kinder geht oder was generell über Kinder geht. Wenn irgendwo ein Kind in Wut wäre oder sonst was, ich würde mein eigenes Leben dafür ins Spiel setzen, aufs Spiel setzen. Aber ich kam nicht dran. Hast du hinterher irgendwie durch die Presse oder durch wen auch immer erfahren, warum die Frau diese furchtbare Tat getan hat? Das hat man noch am nächsten Morgen in Koblenz in der Zeitung stand das groß drin. Das war wohl auch, wie nennt sich das, eine Beziehungssache. Also hat wohl Kraft mit ihrem Mann gehabt und. Jetzt warst du mit dem LKW unterwegs. Du hast diesen Horror gesehen. Du standst da wie angewurzelt. Wie ging es dann danach weiter? Was hast du getan? Ich bin dann nachher von der Polizei nach Koblenz zu meinem Ziel geleitet worden. Und dann haben sie den Chef angerufen, dass ich ausgetauscht werde, dass jemand anders weiterfahren muss. Und ich bin dann zum Polizeipsychologen erstmal gekommen. Ah, sehr gut. Das heißt, die haben kapiert, dass man dich so nicht wieder auf die Straße lassen darf. Jetzt ist das ja schon eine Weile her, das Ganze. Ja. Wie sehr ist das so noch in deinen Erinnerungen, diese schlimme Vorfall? Ich sag dir ganz ehrlich, man sitzt ja am LKW stellenweise allein und wenn es halt so stark riecht, also wie in der letzten Zeit, da kommen solche Sachen nochmal ganz schnell praktisch wieder. Dass man denkt, jedes Mal, wenn man überholt wird, Mensch, Freunde, fahrt nicht so schnell, ihr wisst gar nicht, was euch passieren kann. Ja, das denke ich auch jedes Mal auf der Autobahn, wenn ich sowas sehe. Nun hast du ja de facto alles richtig gemacht und du hast nichts falsch gemacht. Sind denn da tatsächlich noch irgendwie Schuldgefühle da? Man fragt sich immer wieder, wenn man irgendwie, sag ich mal, was jetzt Feuer sieht oder hört oder überhaupt drüber nachdenkt, hättest du nicht mehr machen können oder was hättest du anders machen können? Ja, wahrscheinlich stellt man sich die Frage, was hättest du machen können, und man kriegt darauf aber keine Antwort, weil man wahrscheinlich nichts hätte machen können. Nee, man hätte auch nichts machen können. Du warst man hat halt diese zwei Feuerlöcher, wo ja kaum was drin ist. Die laufen ja nicht lange. Und deshalb in die Hilfe kam nichts mehr an. Ja, ja, genau. Du warst dann bei einem Polizeipsychologen, sagst du, wie oft oder wie lange warst du bei dem? Ich war insgesamt 3 Tage in Koblenz und dann haben die mich wieder gehen lassen. Und dann war ich noch ein halbes Jahr gut bei einem Psychologen, ich sag mal einmal die Woche oder alle 2 Wochen, war ich letztes Mal zum Gespräch da. Was hat dir bei dem Psychologen, gibt es da etwas Besonderes, was dir wirklich geholfen hat? Vielleicht einen besonderen Rat oder dass er dir irgendeinen Trick erklärt hat, wie du davon vielleicht etwas Distanz gewinnen kannst? Ja, ich war einen Tag bei der Feuerwehr, habe mich mit den Leuten unterhalten. Das hat mir der Psychologe auch gesagt. Und zwar hat er einen Bekannten, der ist bei der Feuerwehr in Neuss und die haben trainiert. Und die haben einfach mal gesagt, geh mal dahin und sieh, was Hitze ist. Ja, und dann erklärten mir halt die Leute dort, dass wenn Feuer ausgebrochen ist, ist im Auto mit Benzin, mit Öl, mit Diesel, welche Hitze da entsteht und dass die selber nur da in Schutzanzügen rankommen. Ja, verstehe. Sehr gut. Guter Rat war das. Und dass ich im Endeffekt gar nichts hätte machen können. Ich hatte ja selber die Haare verbrannt. Ich habe heute noch Flecken auf der Haut von meiner Jacke. Die Augenbrauen, die Haare waren weg. Und da haben die selber gesagt, du hättest ja gar nicht rankommen können. Ja, verstehe. Na gut, in erster Linie, es hilft es. Man redet sich ein. Klar, ihr habt recht. Ihr seid die Schuld, ihr wisst das. Aber das bleibt immer im Hinterkopf. Wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder LKW gefahren bist? Ich bin dann in der nächsten Woche wieder gefahren. In der nächsten Woche schon wieder? Ja. Das war halt praktisch die 3 Tage, das war zum Wochenende hin und Montag bin ich wieder rausgefahren. Ja, ja. Was wahrscheinlich auch gut war. Dass ich glaube von auch, sage ich. Ja, ja, glaube ich auch, dass du gleich wieder in die Arbeit kamst und das gar nicht lange vor dir hergeschoben hast. Ja. Oh Mann, Dirk, das ist eine schlimme Geschichte. Ich hoffe und wünsche dir von Herzen, dass du sowas nicht nochmal erlebst. Das reicht jetzt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, das reicht. Aber ich kann das mir gut vorstellen, dass du gerade als LKW-Fahrer so viele wahnsinnige Situationen beobachtest aus deinem Häuschen raus, dass dir wahrscheinlich oft Angst und Bange wird. Man wird mit der Zeit abgebrüht, sage ich ganz ehrlich. Weil es gibt viele Situationen, wenn man überholt oder überholt wird, wo man denkt, oh, das war knapp. Aber das ist noch lange nicht so schlimm, als wenn man Fälle sieht. Ja. Ich habe gerade wieder einen oben in Offenbach gesehen, wo ein LKW im Offenbacher Kreuz umgekippt ist. Ist auch wieder ganz lustig, sowas dann. Dass dann sieht, wenn dein Kollege irgendwie verletzt wird. Ja. Lieber Dirk, allzeit gute Fahrt und nochmal, auf dass dir das nie wieder passiert. Alles Gute von Herzen. Wünsche ich dir auch schöne Sendung. Dankeschön, Dirk. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de. Die nächste Anruferin ist die Carmen und Carmen ist 44. Guten Morgen, Carmen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Carmen. Über was reden wir beide? Ich bin vor 3 Wochen aus dem Krankenhaus gekommen und da wurde eine Krebserkrankung bei mir festgestellt. Und zwar Darmkrebs und ein Analkarzinom. Bist du wegen des Verdachtes auf Krebs auch ins Krankenhaus gekommen? Nee, ich habe eigentlich gedacht, dieses Analkarzinom wären Hämorrhoiden. Und naja, dann kam das so, ich kriegte wahnsinnige Bauchschmerzen nachts noch zufällig, weil ich auch längere Zeit nicht zur Toilette war. Ja, und dann bin ich halt ins Krankenhaus gefahren, aufgrund erstmal dieser Bauchschmerzen. Und hab dann natürlich auch alles erzählt, warum ich da bin. Und die haben dann halt geschaut und haben mich direkt auch so, ich sag mal, mit schreckgeweiteten Augen angeguckt und haben mich auch gar nicht mehr dann in dieser Nacht gehen lassen. Die haben gesagt, das sieht also wirklich nicht gut aus. Ich sollte bitte direkt da bleiben. Ja. ja, waren dann von meiner Seite her noch ein paar Schwierigkeiten. Ich pflege meine demenzkranke Mutter. Oh, dann ist das natürlich schwierig, wenn man dann im Krankenhaus bleiben muss. Bitte? Ich sag, dann ist es natürlich für dich schwierig gewesen, im Krankenhaus zu bleiben, wenn die Mutter zu Hause ist. Also ich sag mal, das hat das Krankenhaus wirklich toll geregelt. Also ich habe auch noch einen kleinen Hund. Die haben meine Mutter ins Krankenhaus geholt, als Notfall einfach auch direkt. Mhm. Der Hund wurde ins Tierheim gebracht vom Ordnungsamt. Also da muss ich sagen, da hat das Krankenhaus mir wirklich gut geholfen. Das ist aber wirklich toll, dass das Krankenhaus deine Mama dann auch gleich aufgenommen hat. Ja, also die durfte dann erstmal die ersten 5 Tage da bleiben, bis ein vernünftiger Platz im Seniorenheim gefunden wurde. Mhm. Und da ist sie jetzt halt auch, weil ich sie im Moment körperlich einfach nicht pflegen kann. Ich kann ihr kein Essen machen und waschen, anziehen, helfen. Die Sachen sind einfach im Moment so anstrengend. Das verstehe ich. Ja, bevor wir jetzt noch weiter zu dir kommen, du, noch zur grundsätzlichen Frage. Du bist nicht in einer Beziehung und hast auch keine Kinder. Nee. Ich bin jetzt seit 3 Jahren solo. Ja, und lebst mit, lebst mit deiner Mutter zusammen, die du pflegst. Richtig, ja. Genau. Ja. So, jetzt ist die schwerwiegende Diagnose gestellt worden, Darmkrebs und Enddarmkrebs. Ja, also nur Enddarmkrebs, also das ist das Gute, was an der Sache ist, das ist wirklich im Enddarm, also die letzten 3-4 Zentimeter und dann halt, wie ich erklärt habe, ja, ausschließlich, wo ich dachte, es wären Hämorrhoiden, dass das keine Hämorrhoiden sind, sondern ein Karzinom. Ne? Was hat man gemacht? Hat man operiert? Operiert ist nicht worden. Es beginnt jetzt in den nächsten Tagen, ich warte jetzt auf den Anruf, die Bestrahlung und die Chemotherapie, die läuft gleichzeitig an. Mhm. Und darauf war, also ich warte jetzt auf den Anruf, der muss jetzt so jeden Tag eigentlich kommen. Das heißt, es gibt Hoffnung und gute Chancen? Ja, also der Arzt hat mir gesagt, der Proktologe und der Chefarzt, ja. Also die Heilungschance ohne OP, weil sonst, wenn die das alles wegschneiden würden, sage ich jetzt einfach mal so laienhaft, müsste ich direkt einen künstlichen Darmausgang bekommen, der auch wahrscheinlich dann nicht mehr zurückverlegt werden könnte. Mhm. Weil das nennt sich Plattenkarzinom, ist zwar nicht tief, aber großflächig. Ja, und die Gefahr besteht auch nicht, dass das rüber gestreut hat in den restlichen Darm? Also nee, das wurde alles untersucht. Mhm. Der komplette Darm wurde untersucht, MRT vom Bauchraum und CT gemacht, von Lunge, von allem Möglichen. Das heißt, also jetzt ist es ausschließlich dort. Ja, das heißt eine zunächst erschreckende Diagnose, aber wiederum hoffnungsvoll, dass es nicht gestreut ist, dass du keinen künstlichen Darmausgang bekommst, dass du es vielleicht mit Bestrahlung und Chemotherapie hinkriegst. Ja, also die sagten, die Heilungschance jetzt mit Bestrahlung und Chemotherapie wird bei ungefähr 80% liegen. Das klingt gut. Ja, im Moment ja, klar. Ja. Hast du Schmerzen im Moment? Das sind wahnsinnige Schmerzen, ja. Also das nicht das im Enddarm, sondern das, was außerhalb ist. Ne? Also am Schließmuskel quasi? Sozusagen, ja. Das toll. Ist wahnsinnig schmerzhaft. Mhm. Also da bekomme ich richtig... ich sag mal, morphinhaltige und opiathaltige Schmerzmittel, weil die anderen Sachen da, also normale Schmerzmittel nicht helfen. Und was wird dagegen getan? Außer der Bestrahlung und der Chemotherapie, gibt es da auch noch andere? Gegen die Schmerzen jetzt? Ja, aber irgendwas scheint ja an dem Enddarm, in einem Schließmuskel jetzt schon beschädigt zu sein oder krank zu sein. Gibt es da zusätzlich noch? Nee, im Moment nicht. Nichts. Nee. Kannst du nur gegen die Schmerzen? Im Moment wird nur, bis jetzt die Bestrahlung beginnt und die Chemotherapie, wird jetzt nur was gegen die Schmerzen gemacht. Deswegen bin ich auch momentan zu Hause. Ja. Und die Chemo und die Bestrahlung, das läuft auch ambulant. Kannst du denn überhaupt normal zur Toilette gehen? Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Nee, ich muss also jeden Tag, ich sag jetzt einfach mal so ein Medikament nehmen, also so ein Pulver nehmen. Mhm. Was halt den Stuhlgang immer sehr weich hält. Ich verstehe, sonst hältst du es nicht aus. Nee, sonst, weil das ist auch leicht verengt. Eigentlich ist ein doofes Thema, ne? Ja. Gut, das ist ein doofes Thema, aber was meinst du, wie viele Menschen... erzähl ich hier über meinen Popo am Telefon. Ne? Ja, was meinst du, wie viele Menschen in Deutschland Hämorrhoiden haben? Und sich schämen, darüber zu reden, aber da gibt es nichts zu schämen. Das ist eine Krankheit wie alle anderen Krankheiten auch und deine jetzt auch. Ich meine, ist eine ganz dumme Stelle, ne? Ist eine ganz blöde Stelle, klar. Jeder muss mal seinen Popo zeigen, ne? Genau. Ja, ist doch so. Wie lange wird diese Behandlung jetzt dauern? Bis hoffentlich also die Chemo und die Bestrahlung gar nicht so lange. Die liegt ungefähr so, wie die mir jetzt gesagt wurde, zwischen 6 und 7 Wochen. Mhm. Erstmal. Und dann wird wieder geguckt, untersucht. Mhm. Nur wo ich auch wahnsinnige Angst vor habe, was mir ja der Arzt in der Bestrahlung gesagt hat. Erst wird das besser durch die Bestrahlung. Also ich sag mal, weil die Geschwüre außen werden kleiner, die Schmerzen gehen zurück. Nur wenn es dann zum Ende der Bestrahlung hingeht, dann wird die Haut ja, also auch gesunde Haut geschädigt, die kranke Haut natürlich auch, ist klar, die soll ja davon weggehen, die Krebsgeschwüre, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Und dann kann es sein, dass es nochmal wahnsinnig schmerzhaft wird an den Stellen und dass ich dann deswegen nochmal sogar zur Wundversorgung ins Krankenhaus muss, eventuell, wenn es sehr schlimm wird. Ne? Weil da werde ich dann wahrscheinlich alleine nicht mit fertig. Mhm. Ich muss mal ganz blöd fragen mit der Bestrahlung. Bestrahlen die denn direkt den Schließmuskel? Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich war jetzt 2 zur Voruntersuchung da. Mhm. Und zwar, da wird dann von außen, also ich sag mal im Bereich des Oberschenkel und am Bauch und am Po wird so mit so einem Marker markiert, wo die Bestrahlung stattfindet, unter einem CT wird das gemacht. Ah, ja, ja. Und jetzt, sage ich mal, darauf warte ich jetzt wird ausgerechnet, in welchem Winkel und wie lange so weiter, wie bestrahlt wird. Okay. Darauf warte ich jetzt, bis das ausgerechnet wird. Ich drücke das jetzt mal so aus. Jetzt muss ich dich zu deiner Mama fragen. Deine Mama ist Alzheimer, ist Alzheimer erkrankt. Eine beginnende Demenz. Richtig, eine beginnende Demenz, so. Da ist das für Menschen, die diese Erkrankung haben, sind Umstellungen ja auch immer mit großen Schwierigkeiten verbunden. Jetzt ist deine Mama hat aber recht gut verpackt. Ja, also ins Krankenhaus. Ja, weil sie hat noch viel klare Momente. Ah, okay. Also ich sag mal, da ist so 50-50 im Moment noch. Also auch in diesem. Also man kann mit ihr auch noch normale Gespräche führen. Ja, in diesem Heim, in dem sie jetzt ist, da fühlt sie sich auch ganz wohl. Ja, ist auch ein sehr schönes und recht neues Heim. Also ich war auch schon da, hab sie Besuch natürlich. Ja. Und das ist wirklich, also ich sag mal, wirklich schön, das Seniorenheim. Sehr gut. Ich hatte jetzt Sorge, dass deine Mama jetzt extrem leidet und nicht weiß, wo sie ist, was los ist und so weiter. Nee, also sie weiß noch genau, wo sie ist und so, ne? Das weiß sie noch. Nur halt, man kann ja jetzt keine, ich sag mal, schweren Sachen mehr erklären oder irgendwelche, das ist natürlich sehr schwer. Ist denn geplant, wenn, das wollen wir alle hoffen, wir drücken dir die Daumen, wenn es dir besser geht nach ein paar Monaten, dass du sie wieder zurückholst? Dann möchte ich sie zurückholen, ja. Respekt, finde ich sehr gut. Mein größtes Problem ist jetzt momentan, und deswegen habe ich auch angerufen. Ich habe schon vor der Krebserkrankung habe ich Schwierigkeiten mit Panikattacken und Angstzuständen gehabt. Mhm. Die sich jetzt natürlich durch die Erkrankung, man denkt ja auch viel darüber nach, obwohl ich das, ich sag mal, eigentlich recht gefasst aufgenommen habe. Mhm. Aber die Panikattacken, die machen mir jetzt seit 3 nachts richtige Probleme. Warst du deshalb jetzt schon mal in Behandlung? Eigentlich vor der Erkrankung hatte ich, ich sag mal, eine Tablette, die ich dann in dem Fall genommen habe. Mhm. Und da ging es eigentlich dann. Ne? Aber bei einem Therapeuten, einem Arzt, einem Psychologen warst du noch nie? Ich war damit beim Arzt, klar, bei meinem Hausarzt, der auch so ein, ich sag mal, so ein bisschen, ja, nicht Psychotherapie macht, aber der auch da eine, ich sag mal, so eine Extra-Schulung noch gemacht hat und der das auch macht. Aber bedingt durch die morphinhaltigen und opiathaltigen Medikamente, die ich jetzt wegen die Schmerzen nehme, darf ich jetzt nicht alle Tabletten wegen der Atmung nehmen. Also ich sag mal, ich habe sonst Tavor genommen oder eine valiumhaltige Tablette. Mhm. Ja. Gut, das ist auch keine Dauerlösung, diese beiden Medikamente. Nein. Das ist jetzt nur für den Akutfall. Ich glaube, Carmen, ist auch vor allen Dingen erstmal aufgrund der aktuellen Erkrankung, dann auch noch durch die Zusatzbelastung aufgrund der Erkrankung deiner Mutter. Richtig. Wäre sicherlich eine ambulante Behandlung bei einem Psychotherapeuten das Beste für dich, der alles mit einbaut, auch deine jetzige Medikamentation und alles berücksichtigt letztendlich. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dich da jetzt richtig berät, was du tun solltest. Mhm. Ich finde, du solltest etwas unternehmen, gerade auch, damit du stabil bleibst und nicht durch die Panikattacken jetzt irgendwie noch einen Rückschlag in deiner Krebserkrankung erleidest. Ja, ich habe weil man denkt ja viel nach, wenn man dann nachts so sitzt und nicht schlafen kann. Ne? Ich habe schon mal überlegt, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, jetzt bis ich wieder, ich sag mal, wenn ich gesund werden sollte oder bis ich wieder fitter bin, ob es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, mit meiner Mutter in eine gemeinsame, ja, ich sag mal, Kur ich oder weiß nicht, wie nennen soll, Klinik. Wohngruppe oder irgendwie so, ob es sowas gibt. Okay, ne? Da machen wir uns jetzt schlau. Das heißt, Christina, meine Psychologin heute Nacht hier, die macht sich schlau und ruft dich gleich wieder an und dann kann sie dich ausführlich beraten. Weil so halte ich das einfach nicht aus. Ich kann keine Nacht schlafen. Und das seit 3 Wochen. Nicht, also muss was geschehen. Ja, richtig. Ich drücke die Daumen für dich und deine Mama und hoffe sehr, dass wir dir gleich ein bisschen helfen können. Da würde ich mich sehr freuen, wirklich freuen. Alles Gute, Carmen. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So. 1.35 Uhr haben wir und es geht weiter mit Simon. Simon ist 19 Jahre. Guten Morgen, Simon. Hallo Domian. Hallo Simon. Ich hatte vor den Sommerferien oder beziehungsweise vor der Sommerpause schon mal angerufen und würde gerne mit dir über das Thema LSD sprechen. LSD? Ja, jetzt habe ich gerade... LSD. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht noch an mich erinnerst. Es war die letzte Sendung vor der Sommerpause und da hatte ich schon mit einem von deinen Psychologen gesprochen, bin aber leider nicht mehr durchgekommen. Aber wir beide haben noch nicht geredet, nee. Doch, wir haben vorher schon mal geredet über ein anderes Thema, über meine Ausbildung. Okay, aber wir reden heute über LSD. Genau. Ja? Und zwar würde ich einfach, ich wollte dir ein bisschen was darüber erzählen und wollte vielleicht mal deine Meinung dazu hören, ob du eventuell auch schon mit solchen Sachen Erfahrungen gemacht hast oder mit anderen Drogen und da wollte ich mich einfach mal mit dir ein bisschen austauschen. Hast du denn Erfahrungen mit LSD gemacht? Ich habe damit Erfahrungen gemacht, deswegen rufe ich an. Ja? Weil ich diese Erfahrungen gerne mit anderen Menschen teilen würde. Vielleicht erklären wir es nochmal. LSD ist eine synthetische Droge, die gravierend in die Psyche eingreifen kann. Genau, das ist richtig. Eine psychedelische Droge nennt man das auch. Genau, ja, mit der nicht zu spaßen ist. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ganz richtig. Eine Droge, die eine große Geschichte hat. Viele, viele Künstler haben LSD genommen. Viele Kunstwerke und Musik ist unter LSD entstanden. Und aber es ist eben eine ernstzunehmende Droge. Wie oft hast du sie schon genommen? Es waren 10 Mal. 10 Mal? Innerhalb der letzten 1,5 Jahre. Ja. Wie hast du diese Droge erlebt? Was passiert, wenn du diese Droge zu dir nimmst? Es fängt halt an damit, dass man seine Umwelt ganz anders wahrnimmt. Es ist alles, man ist viel bewusster in der Welt. Also man ist natürlich in einer anderen Welt, man ist ja auf einer Droge. Mhm. Aber man nimmt die Umwelt viel bewusster wahr. Man fühlt sich viel verbundener mit gewissen Menschen. Man kann Menschen, wenn man Menschen ins Gesicht gucken, sich mit denen unterhält, sieht man nicht nur den Menschen, der vor einem sitzt, sondern man sieht auch andere, man hat andere Ansichten auf diesen Menschen, man denkt anders über den nach, was Seiten hat er noch, aber es gibt halt einfach, man macht sich in dem Zustand einfach über Fragen Gedanken wie, wer bin ich, warum bin ich so, warum ist das so, wie es ist und kurze Zwischenfrage. Wieso, weshalb überhaupt, ja klar. Kurze Zwischenfrage. Ist es nicht viel klüger, sich die Frage zu stellen, wer bin ich, warum bin ich im vollkommen nüchternen, wachen Zustand? Ja, natürlich. Aber das ist erst, klar kann man das machen, auf jeden Fall. Ich bezweifle auch nicht, dass das was heißt sinnvoller? In gewisser Weise, es sind Erfahrungen, die man sammelt in diesem Zustand. Es ist halt ein veränderter Zustand, den man lernen kann, in dem man man kann wirklich daraus lernen, auch wenn es eine Droge ist. Man kann, wenn man das selber erlebt hat, die Leute, die das erlebt haben, die können jetzt wahrscheinlich bestätigen, dass man daraus lernen kann. Wie lang hält diese Droge an, wenn du eine Portion oder wie immer wir es nennen wollen, genommen hast? Zwischen 6 und 12 Stunden ungefähr. Mhm. Aber da man allerdings kein Zeitgefühl während dieser Zeit hat, also wenn man jetzt nicht permanent aufs Handy guckt oder auf die Uhr, dann hat man kein Zeitgefühl. Also es kann dann vorkommen wie Tage oder es kann auch einmal vorkommen wie eine Stunde, wo man dann am Ende denkt, wo ist denn eigentlich die Zeit hin? Was machst du während dieser Zeit? Wenn ich das konsumiere, dann bin ich entweder unter meinen engsten Freunden, weil es auch ein unglaublich schönes Gruppengefühl ist, weil man sich halt, wie gesagt, mit seinen Freunden verbunden fühlt. Jeder ist halt in dieser anderen Welt. Man ist zwar noch in der normalen Welt, aber dann halt in der höheren Welt, sag ich jetzt mal. Und wenn man das mit Freunden macht, dann ist man halt ja zusammen auf einer gewissen Reise. Mhm. Und andernfalls auf ja, Goa-Festival. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Das ist jetzt, das heißt, das deute ich daraus, du, für dich ist das eine tolle Erfahrung und du findest diese Droge gut. Es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, gar keine Frage. Und man muss halt bewusst damit umgehen. Wenn man sie einfach nur benutzt, um sich praktisch aus der normalen Welt rauszuschießen, dann ist es auf jeden Fall ziemlich gefährlich, weil man wird auch mit gewissen Problemen unter Umständen konfrontiert, in der man sich halt, ja, man sollte es zum Beispiel nicht machen, wenn man in einer normalen Welt gewisse Probleme hat, wie Stress mit der Freundin, Stress auf der Arbeit, was auch immer. Weil? Weil man dann in diesem Zustand mit den Problemen konfrontiert werden kann, auf eine so andere Art und Weise, dass man vielleicht nicht damit umzugehen weiß. Ja, und das ist jetzt, das ist ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast. Weil ja, die meisten Menschen haben ja, sind ja verwickelt in diverse Probleme. Ja. Und ich habe in meinem Leben, ich weiß es nicht, ich habe gerade so überlegt, wenn du erzählt hast, bestimmt 5-mal mindestens erlebt, dass Freunde das genommen haben und dann auf diesen sogenannten, das wird ja auch was sagen, Horrortrip gekommen sind. Mhm. Mit schlimmsten Folgen, dass wir die Freunde, ich war 3-mal mit Freunden in der Uniklinik, in der Psychiatrie, bevor die dann durch bestimmte Medikamente, die ihnen verabreicht werden, dann wieder in einen relativ ruhigen Zustand zurückgeführt werden. Mhm. 2 von diesen Freunden haben nachhaltig negative Wirkungen, jetzt schon über, der eine, das ist schon 15 Jahre her, der hat es immer noch, dass er so Flashes bekommt aufgrund dieses Horrortrips. Ja, das ist halt, ja, wie gesagt, das ist halt, man sollte damit sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen, weil, naja, man wird halt, wie gesagt, mit gewissen Problemen konfrontiert und man kann sich in diesem Zustand halt auch in gewisse Sachen sehr, sehr reinsteigern. Man muss das mit einem, ja, genau, man muss da mit einem gewissen Bewusstsein rangehen, mit einer gewissen, ja, man muss vielleicht viel vorher drüber nachgedacht haben und sich darüber informiert haben, was es denn ist. Und man sollte sich ja einfach bewusst sein, dass alles während des Rauschzustandes ist, ja, ist zwar in gewisser Weise da, aber es spielt sich nur im Kopf ab. Es ist nichts davon echt. Machst du das, wenn man sich dessen bewusst bleibt, dann kann man damit eigentlich relativ gut umgehen, beziehungsweise ich kann damit relativ gut umgehen. Genau, ich merke, dass du das sehr bewusst machst und sehr bedacht alles machst. Mhm. Dir ist aber auch klar, dass so eine Droge sehr verhängnisvolle Folgen haben kann, wenn man das nicht macht. Ja, gerade deswegen gehe ich ja mit so einem großen Bewusstsein daran, weil es halt eben und deshalb etwas ist, sehr gefährlich werden genau, kann. Genau, deshalb ist es natürlich ausgesprochen schwierig, generell positiv über diese Droge zu sprechen. Ja, abgesehen davon, dass es eine verbotene Substanz ist, das ist ja halt klar, du die strafbar machst und so weiter. Ja. Aber es ist halt auch was, aus der man viele, viele Sachen lernen kann. Zum Beispiel, ich weiß, ich zum Beispiel habe daraus gelernt, dass es halt, ja, viele Dinge oder alles, was geschieht, soll so geschehen und es ist schon so richtig, wie es passiert. Und ich habe gelernt, einfach, naja, jedes Lebewesen und jeden Mensch zu lieben, an Menschen ohne Vorurteile ranzugehen. Sieh mal, ich will jetzt nicht klugscheißerisch rüberkommen, auch als, nee, klar, als der Ältere. Ich muss hier drüber behalten. Ja, ja. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz toll. Aber ich finde es noch viel, viel toller, wenn man zu diesen Schlüssen kommt, die sehr richtig sind. Und ich beglückwünsche dich, dass du auch diese Schlüsse schon gezogen hast. Wenn man die wirklich in vollkommen klarem Zustand selbst sich erschließt, ohne eine chemische Substanz. Deswegen bin ich so skeptisch all diesen Sachen gegenüber, weil ich glaube, dass die Reinheit des Geistes einen zu viel größeren Erfahrungen führt, als wenn man sich den Geist mit chemischen Zusätzen in irgendeiner Weise verändert, künstlich verändert. Das ist ja ein künstlich veränderter Eingriff in unsere Biochemie des Gehirns. Wobei, ja, hast du auf jeden Fall recht. Wobei ich da sagen muss, dass im Prinzip alles, was man auf dem Zustand erlebt, ist man selber. Es ist nicht wirklich, naja, es ist nichts verändert. Es öffnet einem Türen, die da sind, die schon vorhanden sind, die aber noch nicht geöffnet sind. Es ist jetzt wirklich so, wenn du, im Prinzip sind es Türen und Wege, die in deinem Kopf. Ich weiß, was du meinst. Ich sag dir nur etwas dagegen. Ich beschäftige mich seit langer Zeit schon mit Zen-Buddhismus. Mhm. Und der Kern, die Essenz des Zen ist die Meditation. Ja. Und was meinst du, was man in einer wirklich konzentrierten Meditation alles erlebt? Da ist der LSD-Rausch ein Fliegenschiss gegen. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Und alles ohne Drogen und du bist ganz bei dir selbst und hast so tiefe Einblicke in das Sein, in das Leben und in dich gewonnen, das ist ganz Tolles. Aber wir wollten einfach nur mal unsere Meinung austauschen. Wir wollen keine Werbung für LSD machen. Nee, du hast einfach von dir erzählt. Und genau. Ich wollte hören, was du dazu sagst. Ja. Und ja, das ist gelungen auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Und gerne. Ich wünsche dir alles Gute, Simon. Und hab das alles sehr, sehr schlau im Auge, damit du da nicht irgendwie Schaden nimmst. Ich betrachte das mit einem ganz offenen Auge und gehe da sehr bewusst an die Sache ran. Sehr gut. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Ciao. So. Ach, ich muss noch jemanden grüßen, das fällt mir gerade ein. Das gestattet ihr mir bitte. Ich habe gerade am Anfang erzählt, dass ich in Lappland war. Und es begab sich folgende Geschichte. Wir saßen wirklich in der letzten entlegenen Gegend, in einem kleinen Ort, in einem abgerockten Imbiss, einer Gaststätte. Also das Kamerateam und ich, und wir aßen da. Es war kaum jemand da. Und plötzlich höre ich von so aus dem Raum, aus der Ecke, ganz euphorisch jemanden rufen, Domian, ich fasse es nicht, du bist hier. Und das war schon sehr komisch, weil man damit ja in Lappland nun überhaupt nicht rechnet. Aber im Klartext, es war dann ein deutsches Ehepaar, ein sehr freundliches deutsches Ehepaar, die eine Riesenreise machten durch ganz Schweden durch und dann bis Norwegen und dann mit der Hochdingenroute, mit dem Schiff, weiter runter wieder fahren wollten, also eine richtige Rundreise machen wollten. Und dort trafen wir nur aufeinander und haben ein bisschen geredet und haben uns ausgetauscht. Wenn dieses nette Ehepaar schon zurück sein sollte, ich weiß gar nicht, ob die schon hier sind und jetzt zuschauen, herzliche Grüße und ich erinnere mich gerne an diese kleine, sehr lustige Begebenheit. Hier ist André. André ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo André. Wie geht's? Ja, hallo. Ja, durchwachsen. Ne? Durchwachsen. Und somit kommen wir gleich zum Thema. Ja, wie soll ich das sagen jetzt? Das ist der Hauptgrund des Anrufes. Ja, ich bin vor anderthalb Monaten aus dem Gefängnis auf Ausgang entlassen worden. Mhm. Ich habe 10 Stunden Ausgang bekommen. Mhm. Ja, und bin jetzt seit anderthalb Monaten auf der Flucht. Ja. Bist du wahnsinnig? Ja, ich glaube schon. Komm, fang mal vorne an. Weswegen sitzt du oder saßt du? Also ich habe gesessen, also ich habe insgesamt, ich bin jetzt 27, ich habe gesessen 6,5 Jahre insgesamt. Insgesamt? Ich habe auch komischen Background, also sprich Familie. Deswegen ist das halt alles zustande gekommen. Mit 17 bin ich dann erstmal eingefahren im Gefängnis. Ja. Weswegen? Und ja, wegen, ich hatte über 80 Straftaten. Ja. Und welche Straftaten? Also was für diverse Straftaten? Sachen. Sag mal so ein paar Stichworte. Diebstahl, Körperverletzung, Fahrunfallschein, Autodiebstahl, etc. pp. Mhm. Also wirklich einmal die Bank durch, außer Mord und Vergewaltigung, Totschlag oder so. Also mit sowas habe ich nichts zu tun. Mhm. Ich bin halt ein Kleinkrimineller und meine Familie. Und jetzt die letzte Gefängnisstrafe, weswegen saßt du da? Körperverletzung, Diebstahl, Autodiebstahl, Fahrerlaubnis. Mhm. Ja, so und, Sachen halt. Und du hattest jetzt Ausgang, sagst du? 10 Stunden am Tag? Ich hab mich darum gekümmert, dass ich 10 Stunden Ausgang bekomme. Ja. Wie viel hast du? Ich muss erstmal die Fakten fragen. Zu was warst du jetzt verurteilt worden insgesamt? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Nee. Wie viel hättest du noch absitzen müssen? Mit? Ein halbes Jahr. Wie viel? Ein halbes Jahr. Ah, oh, Junge, bist du wahnsinnig. Ja. Nur ein halbes Jahr. Ja. Und in diesem halben Jahr. Noch weniger. Und in dieser wenigen Zeit inklusive Ausgang. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, Jürgen. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Das war, weil ich bin 26, ich bin noch jung und ich bin auch sehr labil, muss ich dazu sagen. Psychisch bin ich sehr angeknackst durch halt meine Kindheit. Ich hatte eine sehr, sehr schlimme Kindheit. Ich nehme das ja ernst und ich will das auch nicht zur Seite wischen. Das glaubt mir mal wirklich. Aber ja, diese 10 Stunden Ausgang konnten dich auch nicht trösten, dass du sagst, okay, 10 Stunden bin ich frei, dann gehe ich halt ja wieder hin und... Nein, ich hatte, da war mein Freiheitsdrang und ich wusste von vornherein, ich hau ab, weil ich wollte mal wieder ein Bier trinken und wollte mit meinen Freunden sein und ja. Wo bist du jetzt? Ich sitze jetzt hier an der Haltestelle und weiß nichts mit mir anzufangen. Hast du eine Unterkunft? Nein, leider nicht. Ich hatte anderthalb Monate hatte ich eine Wohnung. Die hat ein Freund von mir angemietet. Und war eine Fake-Wohnung halt. Mhm. Und die war vor 2 Tagen geräumt. Also 20 geräumt. Das heißt, du bist jetzt obdachlos? Ja. Und du hängst an der Straße, ich höre es ja, da fahren Autos ab und zu rum und weißt gar nicht, was du machen sollst? Nein. Wie hörst du uns jetzt irgendwie? Wie kommt ja, das? Ja, ich habe ein Handy. Ja. Ne? Und ich hab Kopfhörer und ich hab Radio. Ne? Bah, André. Ja. Da hast du dich jetzt aber richtig beschissen reingeritten. Ja, ich weiß. Und das Schlimmste ist, dass meine Freunde mir alle nicht helfen. Was könnten die dir denn helfen? Ja, das Einzige, was die machen, ist, die geben mir Kleidung und Essen und Trinken und ich habe ja genug Geld. Das ist nicht das Problem. Also Geld ist echt nicht das Problem. Woher hast du das Geld? Von den Leuten? Oder von der Freundin? Ja, sagen wir mal... Aus alten Delikten noch versteckt oder was? Mehr oder weniger, ja. Okay. Wie viel Geld? Sag, komm, jetzt Hose runter. Wie viel Geld ist da? Das ist so, dass ich auf jeden Fall klarkomme erstmal. Ich kann im Hotel gehen, alles. Das ist nicht das Problem. Warum gehst du nicht ins Hotel? Ja, weil ich bin ja jetzt gerade von einer Freundin, da ist ja heute der erste Tag, den ich jetzt quasi auf der Straße verbringe. Was sagt denn die Freundin zu dem ganzen Dilemma? Ja, sagt die gar nichts, weil ich ihr nichts gesagt habe davon. Ich bin offiziell nicht entlassen worden. Ach so, die weiß das gar nicht. Ach, jetzt kapiere ich das erst. Ja. Gibt es neben der Freundin noch ein paar ganz enge Freunde? Habe ich gerade nicht kapiert, ja? Und denen hast du das auch so erzählt, du bist entlassen worden? Ja. Ja, aber die Freundin muss da dann jetzt fragen, wo wohnst du, wie geht's weiter? Ja, ich habe ein Schlüsselloch auf meiner Tasche und die glaubt, dass ich eine Wohnung habe, ne? Nun ist das alles ein sehr dünnes Lügenkonstrukt. Das bricht über kurz oder lang zusammen. Ja, mit Sicherheit. Und weil überall auch schon die Bullen sind, also die Polizei, überall ist die Polizei und fragt nach mir und. So, André, jetzt sage ich dir etwas, was dir nicht gefallen wird. Aber ich sage es nicht. Ich muss es dir nicht sagen, weil ich es dir sagen muss, weil ich hier im Radio und Fernsehen sitze. Und ich sage es dir ganz privat als Domian. Wenn wir beide jetzt in der Kneipe sitzen würden und nur wir beide quatschen würden, würde ich dir das, ich schwöre es dir bei meiner Ehre, würde ich es dir genauso sagen. Geh zur Polizei und stell dich. Ja. Geh zur Polizei und stell dich. Ich verstehe deinen Freiheitsdrang. Ich weiß, ich kann mir schon vorstellen... Was? Ist schwer. Ja, ich weiß, ich erahne auch, was in dir gerade los ist. Aber was du gerade im Moment machst, machst du es dir nur schwerer. Ich weiß. Du verstrickst dich in immer mehr Lügen und immer mehr Straftaten und letztendlich wird dein Leben dadurch noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Ja, wird halt gerade. So, und du bist 27 Jahre alt. Du hast viel Scheiße in deinem Leben erlebt. Da habe ich gelogen. Ich bin 26. Ja, das ist doch scheiße. Ich bin vor 16 Tagen 26 geworden. So. Ja, okay, ja, egal. Wenn ich schon die Hose runterlasse, ich habe sogar meinen echten Namen angerufen, ich Idiot. Du hast, ist glaube ich da auch, wahrscheinlich eine scheiß Kindheit gehabt und viel üble Sachen erlebt. Oh ja. So, aber das heißt ja nicht, dass du verurteilt bist, dein ganzes Leben scheiße zu erleben. Ich wünsche dir so sehr von Herzen, dass du, wenn du 30 bist... Und wenn du mich sehen würdest, Jürgen, ne? Ohne Scheiß, ne? Ja. Dann würdest du sagen, was ein hübscher Junge. Ey. Ja, du bist auch netter Kerl, das mag ich so, wie wir beide miteinander reden. Deswegen tut mir das so leid, was du da gerade machst. Mann, ey. Ja, weil ich dumm bin. Ich bin echt dumm. Ja, du bist wirklich doof im Moment. Vernunftsgemäß weißt du, dass die einzige Chance aus diesem Drissleben, in dem du da bist, rauszukommen, ja, indem du ganz, ganz normal deinen Weg gehst, deine Schuld, deine Strafen absitzt und eine Ausbildung machst und was weiß ich. Du kennst das alles, muss ich alles gar nicht sagen. Nur dann hast du eine Chance. Ich habe so viel mit Knackis zu tun gehabt schon. Ich kenne das ganze Programm, was du mir erzählst. Guck mal, ich bin mit 17 im Knast gekommen. Ja, ich weiß. Ist alles schwer. Aber ich sag dir. Keine Ausbildung, nichts. Ja. André, ich habe auch hier in dieser Sendung schon mit so vielen harten Jungs geredet. Und mit so vielen. Ich bin kein harter Junge. Wenn du mich sehen würdest, dann würdest du sagen, egal. Nee, würdest du gar nicht glauben. Und mit so vielen, die auch so einen ungünstigen Start ins Leben hatten wie du, und die haben das geschafft. Aber dafür musst du ein Kerl sein. Im Moment bist du ein Waschlappen, weil du... Du bist ein Waschlappen, ja, weil du weglässt. Ja, weiß ich. Ja. Weiß ich. Hab Eier in der Hose und beiß auf die Zähne und zieh es durch, damit du in ein paar Jahren dastehst und sagst, ja, ich hab's geschafft. Es ist nur möglich, wenn du dich jetzt stellst. Würdest du mir den größten Gefallen machen? Für dich, nicht für mich, für dich. Ja. Ach Mensch, ey. Ich wollte immer mit dir reden, ne? Und dann jetzt so ein Kackthema, ey. Ja, gut. Ey. Was heißt das? Das ist das wichtigste Thema deines Lebens. Ja, natürlich. Aber ne, da ich jetzt unter der Sache anrufe, so, boah. Und du mir so den Kopf waschen willst. Ich kann dir das nur so sagen, wie ich es gesagt habe, André. Mehr kann ich dir nicht sagen. Und ich lasse dich jetzt... Das ist auch schon ehrlich. Ja, und ich lasse dich jetzt mit dieser Aussage komplett allein. Das musst du jetzt packen. Nimm dein Telefon und ruf die Bullen an, wie du sagst, und sag, ich bin's und ich bin hier. Holt mich ab. Dann zeigt das denen auch oder später vor Gericht, dass du willens bist und dass du ein guter Charakter hintersteckt. Mann. Jetzt verabschiede ich mich von dir. Okay? Ja. Ich möchte irgendwann mit dir reden und du sagst, ich bin der von damals und es läuft jetzt glatt. Okay? Ja. Du rufst mich nochmal an, okay? Ja, alles klar. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Guten Morgen. Und alles Gute. Alles Gute, André. Vielen, vielen Dank, dass ich anrufen durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Lisa noch. Lisa, 20. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Ja, und zwar hatte ich circa vor ein halbes Jahr schon mal angerufen gehabt. Mhm. Und da ging es um das Thema Prostitution. Mhm. Und da hatte ich mit dir gesprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich erinnere mich an deine Stimme. Ja, das ist schon mal gut. Es ging darum, mein Bruder hatte mich ja gezwungen gehabt, oder beziehungsweise hatte mich da reingebracht in die Prostitution. Mhm. Und damals hattest du zu mir gesagt, wenn sich einiges ändern wird, sollte ich mich halt nochmal bei dir melden. Und ja, jetzt ist es halt so, dass sich einiges, sehr viel geändert hat. Und ja, da wollte ich halt nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Erzähl es mir bitte sehr schnell, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Was hat sich geändert, Lisa? Ja, also ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen zur Altenpflegerin und das war ja eigentlich mein Ziel. Ich habe jetzt meinen Führerschein, ich habe jetzt seit 2 Monaten auch jetzt eine Beziehung, ich habe wieder Kontakt zu meinen Eltern. Ich lebe jetzt nicht mehr in Köln, sondern in Leverkusen, also ein bisschen außerhalb. Mhm. Und ja. Wie ist es dir gelungen, aus der Prostitution rauszukommen? Ich habe damals den Tipp bekommen von eurer Psychologin, dass ich in ein Frauenhaus erstmal hingehen sollte. Das habe ich dann auch getan. Mhm. Und von dort aus, ja, habe ich dann halt Tipps bekommen, dass, ja, beziehungsweise wie ich vorgehen kann. Und ja, das hat eigentlich alles relativ gut und schnell geklappt. Und super. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, mein Bruder ist jetzt übrigens wieder im Knast. Das wollte ich gerade fragen, was mit deinem Bruder ist. Ja, der hatte halt auch noch andere Dinge am Laufen und es sitzt jetzt halt wieder. Mensch, Lisa, das ist aber eine schöne Rückmeldung. Das freut mich sehr. Es freut mich wirklich für dich sehr. Du bist noch so jung und das war alles so übel, was du mir erzählt hast. Ja. Und dass sich das jetzt in so relativ kurzer Zeit so zum Guten gewendet hat, ist eine ganz tolle Sache. Ich gratuliere dir und Respekt, dass du das alles so hingekriegt hast. Denn du... Ohne dich wird es ja nicht gelaufen sein. Du musst es ja auch wollen und es durchziehen. Genau, ja. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und wünsche dir jetzt für alles Weitere alles Gute und dass du in dem Job auch erfolgreich bist und überhaupt, dass alles gut läuft. Dankeschön. Alles Liebe, Lisa. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute, unsere erste Sendung in der Technik Volker Tarke. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, sind die Leitungen geschaltet, kostenfrei für euch. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.